Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Wie die meisten Geschichten ist auch diese eine über einen Ort und ein paar Menschen. Sie könnte so beginnen. Die Handlung spielt in Polen, also nirgendwo. Vielleicht fing es mit einem Buch an. Du greifst schon wieder vor. Die Farm, wo die Himmelsbäume wachsen. Feature von Kay Mortley. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. And then I'll sing the other one. Twinkle, twinkle, little star. My daddy drives a old bone car. Push the button, pull the choke. And off we go in a pile of smoke. My little sister sings that sometimes on the motorbike. Sie wird euch fragen, wie ihr heißt. Can you write your name down? Schreibt eure Namen auf. So write your name down on your piece of paper. Good people, you can write your name down. Das da in ihrer Hand ist ein Mikrofon. In your hand is a microphone. And if you were sitting out with us, you would have seen the microphone when it was didn't have all its clothes on. Because it has got lots of things on it. Darüber ein Fell gegen den Wind. Protect it from the air and sounds that the wind might make. Sie wird euch aufnehmen. She's going to do some sound recording. Nein, keine Fotos. She doesn't want a picture. We might take a picture. Sie wird Klangbilder aufnehmen. We might take a couple of pictures so that we have a visual memory of what's going on. But she's going to take auditory recordings. Was hast du gesagt? What did you say that? Dieses Mikrofon ist sehr empfindlich. War das wichtig? It's a very strong microphone, Bas. So if it heard it, it would have told us what you'd said. Was what you said something that needed to be said? In meiner Familie wurde nicht viel geredet. Wenn ich es tat, sagte meine Mutter immer, red kein unwichtiges Zeug. Hallo? Hallo? Could you tell me what time the next train's Wann geht der nächste Zug? Which location you at there? I'm in Stuarttown. Okay, I'll just have a look for you. 12:35 running to Dubbo there. Okay. Okay. Is there another one soon after? Running back out of Dubbo. Yeah. Just have a look for you. Einmal zum Beispiel fragte ich nach den Vornamen der Eltern meines Vaters, meiner Großeltern. Red kein unwichtiges Zeug, Liebling, sagte sie. Okay, that one should be through there at 3:11 in the afternoon. Okay, thanks very much. Bye. Bye. Samstagabend. Eine Dorfkneipe. 65 Kilometer vor deinem Reiseziel. Are you doing a noise deafness thing? Are you? Alle sind betrunken. Du versuchst Aufnahmen zu machen. Microphone. Would you not need our permission to have our voices on your... Well, I didn't ask you for your voices. See, I was just taking the sound. I'm not asking you to talk. That's really bizarre. She's recording the sounds of a Saturday night. Der Klang einer Samstagnacht. You know where you want to go? Wozu soll das gut sein? Go the Royal. Yeah, that's where all the noise is. Muss es zu etwas gut sein? What's it going to determine, though? Does it have to determine anything? No, but I don't understand the purpose of it. Like, you're going to... What's up, Matt? I'm just interested in so what you're doing. So was I. I'm just recording sounds. Okay. Ich mache Aufnahmen, weil ich hier bin. And I've come back here because I have family in Stuarttown. Unterwegs zu meiner Familie. Stuarttown, ja, ja. In Stuarttown. Yep. Have you ever been there? Schon mal da gewesen. It's a small town. There's a Eine kleine Stadt mit einem Bahnübergang und einem Hotel, in der die Familie meines Vaters lebte, seit sie nach Australien gekommen waren. You really miss it. You can really just drive through it and miss it all together. Die Stadt ist zu klein, dass man sie beim Durchfahren übersehen kann. As you come into it, it's nestled in a kind of depression, and the first impression you have is of scattered houses. Einige verstreute Häuser in einem Tal. Sort of scratched into this depression, but then you see that the streets make an L shape, and the trees start to make sense. Zwei Straßen in L-Form, ein paar Bäume, eine alte Eisenbahnlinie. And the old railway line, which is still there, is a destination of sorts. Straßen führen hinaus ins Nirgendwo. The main impression is that the roads leading out just lead out into nowhere. And it's only when you live here for a while that you start to make sense of the landscape. Nach einiger Zeit lernst du die Landschaft zu lesen. It's a very ephemeral landscape on first sight. Vergänglich, sagt sie. Alles sieht so aus, als könnte der Wind es wegblasen. Hier ist es oft windig. Manchmal ist der Wind das einzige Geräusch, das du hörst. Was ist das? Krähen? What can I hear? Is it crows or is it lambs? Oder Lämmer? Crows. Crows. Like children crying. Yeah. Krähen. Sie schreien wie Kinder. Ich weiß nicht, warum sie hierher kamen. 400 Kilometer von Sydney entfernt. Eine Stadt im Osten, eine im Westen. Die im Westen war eine Strafkolonie. Ich weiß nicht, warum sie geblieben sind. Es gab schließlich andere Orte, wo sie hätten hingehen können. Bye, Baby Bunting. Daddy's gonna hunt. Gone to get a rabbit skin to wrap the baby bunting in. Vor dem Regen hättest du dich gefragt, warum hier jemand lebte. You've come at a beautiful time of year with all the rain you've had. If you'd been here a few months back, you'd have thought, oh God, who'd leave it still for? Jetzt ist es schön. Das Gras sprießt. Lovely country. Well, it looks good at the moment. Oh, here. Couldn't get it looking better. Schön. With a pair of grass. Aber es gibt kein Grundwasser. The only thing is, there's no underground water. Seit 40 Jahren ist ein Brunnen da. There's a bore just down there. Huh? Went down 40 years and it went dry for the drought. Er ist ausgetrocknet. Die Flüsse sind ausgetrocknet. Es wird immer trockener. And it's just been getting drier, drier, drier and drier. Even the creeks are dry. The creeks are dry. Er hat seine Farm vor 13 Jahren gekauft. When did you buy the farm? About 13 years ago. And what do you run on it? Cattle. Eine Rinderfarm. Früher gab es hier Schafe. Because they used to have a lot of sheep around here. Yeah, they did. But you flog the country out by no grass. They are down to bare ground. And I don't like that. Aber Schafe machen das Land kaputt. Sie rupfen das Gras bis zur Wurzel ab. Dieses Land wurde jahrelang kahl gefressen. Schlechte Bewirtschaftung. This sort of country has been flogged out for years too. Not very good farming practices. And trying to make a living out of it. The old family's dying out too and all the old practices going. Alte Gewohnheiten, alte Familien verschwinden. Früher bist du manchmal hingefahren. Zu Schafschur. Unsere Familie hatte 3 Farmen nebeneinander an derselben Schotterstraße. Das Paradies. Ich ging von Farm zu Farm zu Farm. Dem einen Onkel gehörte die Farm, wo die Schafe geschoren wurden. Er lieh sich Geld, our father had to borrow money to buy the kaufte einige Morgen, acreage to start with, which they only bought a small area. Als der Wollpreis stieg, kaufte er noch mehr Land. Am Ende besaß er 1000 Morgen. They were just making a really good living out of it when Mum got sick. Dann starb seine Frau. Und er bald danach. We always say he died of a broken heart, which he did because he could never cope without her. An gebrochenen Herzen wird erzählt. He did die of a bad heart, but... Ein anderer Onkel hatte einen Obstgarten mit Apfelbäumen. Du mochtest den Schuppen, wo sie die Äpfel aufbewahrten. Sie lagerten in hohen Regalen. Ruhig, kühl und süß duftend war es im Schuppen. Nur ein Geräusch. Das Blechdach in der Hitze. I remember he used to bring me down here and fish out an apple from under the roof. Over here it would have been all peaches and apples. It was mostly apples. Mostly apples. But we put olives in. Manchmal gab er mir einen Apfel von oben unterm Dach. We planted olives, yeah. Ah, yes. Die neuen Besitzer haben Olivenbäume gepflanzt. Der dritte Onkel lebte auf Woodlands, auf der Farm der Großeltern, deren Namen ich nicht kannte. We had 8 or 9 kids in that house. It's the same house, isn't it? It's the same house. I was convinced it would have been ripped down. No, that's sie starben vor deiner Geburt. Now, I don't think there's anyone home, but we'll walk up and have a look. Ein paar Morgen Land. It's a tiny house. Ein kleines Haus. Holz, Wellblech. Ein verglaster Anbau und so weiter. That shed, ein alter Schuppen. I've been there as long as I can remember. I think I remember. There used to be a wood heap somewhere. Do you remember the wood heap? Der Holzhaufen, wo ich spielte. Yeah, the wood heap was out there. And there was a gate opening here and the chooks ein and Hühnerhof. The horseyard, cow yard and everything was there. Ein Pferdestall. It wasn't there, where the wood is now? No. Ein Kuhstall. Auf dem Schild am Gittertor stand Woodlands. Dabei waren keine Wälder zu sehen. Nur eine Reihe ungepflegter Bäume auf der vorderen Weide. Woodlands gefiel mir am besten. Keiner weiß mehr, wann sie die Farm bekamen. Oder wie. Oder warum. There's a lot of things I want to forget too. Don't worry about that. Skeletons in the closet, right? Manches sollte man besser vergessen. Hier lebten Aborigines, bis die weißen Siedler kamen. Keiner weiß genau, wann das war. 1817. Der Forschungsreisende John Oxley berichtet, er habe Rinderherden auf fruchtbarem Land grasen sehen. 1823. In der Stadt im Westen wird eine Strafkolonie gegründet. Es gibt Landschenkungen durch den Staat und Landbesetzungen werden toleriert. 1830. Neue Siedler kommen von Osten. Freie Männer und freigelassene Sträflinge. Viel mehr war damals nicht los. 1831. Die Strafkolonie wird aufgelöst. Auf Auktionen kann vermessenes Land für 5 Schilling pro Morgen gekauft werden. Die Karten der Gemeinde sind Palimpseste. Von Besitz und Enteignen. Die Namen der Landbesitzer wurden durchgestrichen, überschrieben, weggelassen. Is that a road? No, that's a creek. Yeah, what creek's that? Ginger Creek. Ginger Creek. So no, I think it should be over this way. Over this way, I think. But no. Yeah, but that'll be back this way, I think. Well, what's that in there? Die Namen derer, die auf Pump kauften, wurden durch den Namen einer Bank ersetzt. Die Karten der Gemeinde sind Rätsel des Erinnerns und Vergessens. Kommst du aus der Stadt im Osten und du siehst die Ironbarks, dann bist du bald da. Bevor die Stadt den Namen Stuarttown bekam, hieß sie Ironbarks. Ein Ironbark ist ein Eukalyptusbaum, der seine Rinde nicht abwirft. Von Jahr zu Jahr wird die Rinde dicker. Bei einem Buschfeuer brennt der Baum nicht. Buschfeuer und andere Katastrophen sind hier keine Seltenheit. Mukrova heißt der Ironbark in der Sprache des Stammes, der hier lebte. Früher. Früher hörte man den Fluss rauschen bei Hochwasser. Die Flut schoss die Straße hinunter. Einmal teilte sie sich um das Haus. When you know to come down in flood, that used to happen a lot. You know the time that it came down there and it split around the side of the house. Yeah. Now Claire's goat got around that time. Claire's Ziege ist ertrunken. Weißt du noch? But there's hardly been any water since there. Been around. Been a long time. You would hear the creek roaring. Yeah, it had a roar about it. Jetzt ist es trocken hier, schon seit Jahren. Man hört den Fluss nicht mehr. Während des Goldrauschs lebten hier viele Menschen. 20.000 auf den Goldfeldern, 1.500 bis 3.000 im Dorf. Man sieht noch die Goldfelder, die Löcher. Remnants of the gold fields. You see also the buildings. I mean the die alten Gebäude. The old bakery. Die Bäckerei. The general store. The Chinese Yiling. Den Gemischtwarenladen. The pub and the old railway hotel. Das chinesische Lebensmittelgeschäft. Die Hotels. It all smacks of history. Ein Museumsdorf. Aber die Bedeutung der Geschichte relativiert sich an einem Ort, wo der Zufall herrscht. This is the hotel down here. This is the hotel. This is the Ironbark Inn. It was called the Australian Hotel. Hier war das Hotel. Dort der Herrenausstatter. There was a menswear shop just here. I'll show you. I think the figure still. You can just see the figure on the window. Yes. I had the feeling, but I think I made it up. That there was a gold mine. No, I don't think so. Not far away, just on the corner on the other side of the line. There were small holes. Yeah, there would have been holes. And a shaft. A windlass. Auf der anderen Seite des Bahndamms war eine Goldmine. This was in this way was the bar and billiard room. Ich erinnere mich an eine Winde und einen Schacht. 100 Jahre danach war die Stadt immer noch groß. Ungefähr zu der Zeit kam meine Mutter hierher, als junge Lehrerin. Zwei Metzger, zwei Bäcker, ein Obstgeschäft, zwei Hotels, ein Schuster, ein Barbier, der chinesische Lebensmittelladen. Chinese store. Manchmal musste sie da hin und etwas für ihre Mutter einkaufen. We used to have to go in the back way if Mum wanted something before school, and it'd be that real Chinese smell. Es roch nach China. Little old Mrs. Tommy would have the kimono, and she used to have a feeding irons, and she'd be that big. Und eine kleine alte Frau mit abgebundenen Füßen saß in einem dunklen kleinen Zimmer neben dem Geschäft. I used to be in that little dark room on the side. I used to be real scared going through there. Ich hatte Angst. There was nothing to be scared of. Man brauchte keine Angst zu haben, aber die Chinesen kamen mit dem Goldrausch zu Tausenden. Mandarine zu Pferde mit roten Gürteln. und Kulis, die tagsüber gruben und nachts Mahjong spielten, Opium rauchten, Soyo tranken. Wird erzählt. Heute gibt es ein Hotel, ein Geschäft, eine Post und eine Schule mit 5 Schulen. 300 Einwohner sagen die ein, 150 sagen die anderen. Einige haben ihr ganzes Leben hier verbracht. 100 Jahre. Das heißt so gut wie immer hier. Ein Bruder und eine Schwester heirateten einen Bruder und eine Schwester. Und ihre jüngste Schwester heiratete den Neffen von irgendwem und... There's a brother and sister married brother and sister and their youngest sister married the other's nephew. Die alten Familien sind alle miteinander verbunden. Die Verbindungen sind kompliziert. But I could never work out the connections between the families, and all the families are connected, aren't they? But back in our grandparents' days, well, they nearly all married neighbors because they never left the place. So, normalerweise heirateten sie ihre Nachbarn. It's only workmen coming in, wasn't it? That... Till the depression. Bis zur Weltwirtschaftskrise kam keiner hierher, ging keiner fort. People didn't have the means of traveling. Es gab keine Transportmittel. They didn't meet other people. Man traf keine anderen Leute. Deshalb heirateten sie ihre Nachbarn. Dieselben Namen tauchen immer wieder auf. Like it was the Barkers, the Frapples, the Hanleys, the Foxhalls and the Dickersons and that. It was mainly the whole part of Stewarttown. Einige Leute, die hierher kamen und blieben. You know, they must have congregated here and settled here and. Wie? Warum? Wann? I'd be interested to know when they came. The grandparents. I think when the first convict ship came out. Auf dem ersten Sträflingsschiff? Vielleicht. Oder auf einem der nächsten. Vielleicht fing diese Geschichte mit einem Buch an. Einige Dorfbewohner schrieben ihre Erinnerungen auf. Geschichten über die Leute, die hier lebten. Geflüster aus Almbachs heißt das Buch. Bei Wind, und hier ist es oft windig, kann man die Almbachs flüstern hören. In dem Buch habe ich einen Sträfling in meiner Familie entdeckt. There's a convict if you go back to the top, isn't there, on one side? Yes. Well, most people love to have a convict. His name was Ryan. Er hieß Richard Ryan. Deportiert aus Cork. Deported from Cork. For what reason? They didn't say. Stealing a loaf of bread. Weil er einen Laib Brot gestohlen hatte. Ich hatte vorher nie von ihm gehört. Aber früher sprach man nicht über so etwas. I was quite excited to find I had a convict too. Because once upon a time they didn't speak of such things. Not my mother's generation. Die Leute waren verschwiegen. Schamhaft. Our grandmother was Chinese. Unsere Großmutter war Chinesin. But Dad never ever told us that. Vater hat uns das nie erzählt. If we'd waited for Dad to tell us, we'd never known. But Mum would tell us. Er hat sich geschämt. So war das. That often used to happen with families. No one wanted to speak. The only ones that would tell you anything about anything were in-laws, I found. Man musste seine angeheirateten Verwandten fragen. Die eigene Familie erzählte nichts. I didn't even know the name of my grandparents. Verschwiegen. Deshalb kanntest du die Namen deiner Großeltern nicht. As my father died quite young. My mother would never tell me anything else. Nach dem Tod deines Vaters sprach deine Mutter nicht mehr von seiner Familie. I wanted to know their names. Aber ich wollte ihren Namen wissen. Viele der Menschen hier sind verwandt. Irgendwie. Die meisten kennst du nicht. Wie lange ich bleiben würde. So how long are you out here for? Did you live around here? Ob ich jemals da gelebt hatte. My father was from here. All right. So were you Mina's daughter? No, I was Keith's daughter, Claude's brother. He was the youngest. Val was und nein, Claude. But ich war nicht Minas Tochter. Freddie was the oldest. I think it went. Und ich zähle die Namen der Geschwister meines Vaters auf. Claude, Una, Olive? Yeah, yeah. Violet? No. Ivy? Then Fred somewhere? Yeah, yeah. Freddie was the eldest. We said one family. Yeah, yeah, the how biggest many were in there? How many were there? There? 10 or 11 living down on Woodlands. Oh, really? In that little house? That's what we're saying. Oh. Just one where they all sleep. Sie lebten da unten, in dem winzigen Haus. Da, wo die Himmelsbäume wachsen. Im Grundbuch von 1904 steht, dass Thomas, im Buch zufolge mein Urgroßvater, das Grundstück Nummer 142 gehört. On the 1904 map of Ironbark, town of Stuart, there is a block belonging to Thomas number 142. Das Haus steht nicht mehr, aber man kann noch sehen, wo es war. The house is no longer there, but we can look to where it was. Herb, einer seiner Söhne, noch nie von ihm gehört, besaß ein anderes Stück Land. Unfortunately, its chimney is still there. Auch sein Haus ist verschwunden. Nur der Kamin steht noch. Und ein Orangenbaum. And an orange tree is still there. 1895, portion 101. On the first one, it hasn't got a name. Im Grundbuch von 1895 ist kein Eigentümer von Parzelle Nummer 101 verzeichnet. 1904 gehört sie John. In 1904, the name is John. Der Großvater, dessen Namen ich nicht kannte. We always knew somebody lived there because of the trees. Wir wussten immer, dass dort jemand gelebt hatte. Wegen der Bäume, der Himmelsbäume. Well, actually, I think it's a tree of heaven, and the Chinese used to put them on graves. Die Chinesen haben sie mitgebracht. Sie pflanzten sie um die Gräber herum. Aber hier gibt es keine Gräber. Nur auf dem Friedhof. Tatsächlich hast du auch nie was von Himmelsbäumen gehört. Früher wuchsen sie überall. Neben der Wiese hinter Charlies Haus. It's pretty hard to describe them now. Well, there was a lot of them near the lane going into Charlie's back block. Den Fluss entlang wuchsen sie am dichtesten. Yeah, we used to play in amongst the heaven trees, have cubbies. We'd be in amongst them, because they were thick, weren't they? Wir spielten unter den Bäumen, bauten Hütten. Wahrscheinlich gab es Schlangen überall. Uns war das egal. Wir spielten. Also, John lebte zuerst unten am Bach, wo die Himmelsbäume am dichtesten wachsen, bevor er sich in Woodlands niederließ, wo er 9 Kinder großzog und noch mehr Himmelsbäume pflanzte. Jetzt lebt dort jemand anderes. Denny Andrews owns Woodlands now, so. Das Haus wurde renoviert. They've done it up. Yep. Eine Veranda angebaut. They've done a veranda up one side, another veranda up one side again. Ein Garten gepflanzt. Planted flowers. Oh yeah, he's got a lot of trees there. I mean, it was a tiny little house where there were 11 children or something. 9 and 2 parents. She must have been a good rabbit. So ein kleines Haus. So viele Kinder. Well, in those days, there wouldn't have any TV, hardly any radio, and not much money either. So. Es gab keinen Fernseher, kein Radio, wenig Geld. There's a king parrot. See him? Yeah. You haven't got a camera, have you? Schau, ein Königssittich. Ein schöner Vogel. Beautiful bird, huh? Du hast keine Kamera dabei, oder? Du erinnerst dich. With the bell in it. Der Baum hinter der Schule. Und die Glocke. I remember the shed at the back, which we were supposed to go and sit and eat our lunch in, but of course it was made of tin, it was so hot that you could hardly breathe in it. Die Blechhütte, wo es Mittagessen gab. Dort war es so heiß, dass du nicht atmen konntest. I loved the sports days. Die Sporttage. I loved that. The teachers I remember the most was Joe and Mary Lamb. Du erinnerst dich an die Lehrer. Eines Tages schrieb jemand, Joe Lamb ist verrückt an den Zaun. And we all got punished. Wir wurden bestraft. I can remember. Du erinnerst dich an das Mädchen, das vom Pferd fiel und bewusstlos wurde. There was a barn that they used to tie the horses up in the school. Du erinnerst dich an den Stall hinter der Schule für eure Pferde. I can remember. Du erinnerst dich. We also need to know. Aber wir wollen auch wissen, was ihr hören könnt. What can you hear around our school? Um unsere Schule herum? Your house? Um eure Häuser herum? What can you hear when you go fishing, Mitch? Wenn du angeln gehst. What can you hear? Mitch. Fish jumping. Fish jumping. Man kann die Fische springen hören. So still ist es. So all I want you to do now is to draw me a picture of something you like doing. Schreibt etwas, was ihr gerne tut. And think about some of the sounds that you would hear when you were doing. Und stellt euch vor, was ihr hört, während ihr es tut. When my head's under the water, I can't hear much. Wenn ich unter Wasser schwimme, kann ich nichts hören. But if I'm breaststroking, aber beim Brustschwimmen. Okay. Wie spät ist es? What time is it? 10 o'clock. Fast 10 Uhr. Nearly 10 o'clock. Okay, so I need a picture of something. Something that you like doing, somewhere you like being. Ich lese in diesem Buch. Meine Oma Eliza wurde 1850 geboren. Noch eine Verwandte, von der ich nie gehört habe, hat es geschrieben. Ihre Eltern, Richard und Catherine, waren Iren. Richard wurde 1827 deportiert. Die Anklage lautete auf Mundraub. Er diente 7 Jahre in der Strafkolonie, kam frei, heiratete Catherine 1841 in Ofer. Richard war also in Ofer, auf der anderen Seite des Flusses, wo 1851 das erste Gold gefunden wurde. Sie hatten 11 Kinder. 1867 heiratete Eliza, eine ihrer Töchter, deinen Urgroßvater Thomas. Grundstück 142 im Palimpsest des Besitzes und der Enteignung. Auch in Ofer. Auf der Heiratsurkunde ist sein Beruf angegeben. Goldgräber. Hatte Thomas also Goldfieber? Die Leute hier sind anders. Komische Leute. Graue Kerle. The people here are different too. Scharfschere. We all have very funny people who live out here. Rough people, shearers were here. It's the folklore of Australia. Das Land ist sehr arm. Sogar die alten Bauernfamilien kamen wahrscheinlich hierher, weil sie Gold suchten. And the farming isn't big money farming. You know, it's subsistence farming in a way. Die Landwirtschaft bringt nicht viel Geld. You know, on the common, out here, there were 60 families used to live on the common. They were squatters. Während der Weltwirtschaftskrise siedelten 60 Familien auf Gemeindeland. Catching rabbits. You know, they were subsistence people. Yeah. Sie lebten von der Kaninchenjagd. She wants to play. Siehst du den Hügel da drüben? Früher wimmelte es dort von Kaninchen. Was anderes hatten sie nicht zum Leben. You know, years ago, but you could look at that hill there and it was just moving with rabbits. Sie verkauften die Felle, aßen die Kaninchen. And that's what people lived on. They made their living out of rabbit skins and, you know, life goes on. I suppose it's just modern times, isn't it? 1867 kam ein Bäcker aus Irland. In dem Jahr, in dem Thomas und Eliza heirateten. You're English? And North London. No, I do reflect on that. Er ist Engländer. How it is that I'm er kommt aus Nordlondon. On the other side of the world in a tiny little village. Manchmal fragt er sich, wie er hier landen konnte, in einem Dorf am Ende der Welt. But it's that history of migration in a way. Ein Auswandererschicksal. I happen to be here. Ein Zufall der Geschichte. sometimes places allow you to do things you need to do. Also 1867 kam ein Bäcker aus Irland. So the ovens are still here. Geschah es infolge der großen Hungersnot? Oder suchte er nach Gold? Vielleicht war der Bäcker gar kein richtiger Bäcker. It is just enormous, yeah. When we came, there was a baked potato in there, wasn't it? Nur jemand, and some bread tin, der vom Brotbacken leben wollte. Vielleicht ist das nicht besonders wichtig. Ein weiteres Auswandererschicksal. We broke in, didn't we? Sie wohnen jetzt in der alten Bäckerei. We came. It's funny, I can't really remember. Can you? Sie haben sie zufällig entdeckt. An einem Silvestertag. We were here for New Year's Eve one year. Am nächsten Tag kamen sie zurück und sahen sich das Haus an. And then we came up the street the next day and saw this house. Walked round the back. Der Garten war zugewuchert mit hohem goldenem Gras. It had this long. Es war schön. Golden colored grass and the old buildings and the courtyard. And it wie in der Toskana. Made me think of Tuscany, though I'd never been to Tuscany. Schön. And I thought, this is just so beautiful. Die Stimmung. The feeling of it. Das Alter. The oldness and die the Hitze. Heat and the dryness. Die Trockenheit. Yes, but I vaguely remember. Das Haus war zu verkaufen. Breaking in. Yeah, we definitely broke in. Sie stiegen ein. Durch das Fenster da. There was a for sale sign. No real locks. Zufallsfund stand über der Tür. And it had a sign on saying, come by chance. Lucia. In about here somewhere, the grave that I'm looking for, the policeman. Irgendwo hier war das Grab des Polizisten. 1870. Charles Hall, William Peters. Siehst du diese Leute hier? Sie lebten mitten auf dem Cricketplatz in einer alten Halle. They were the Muldoons up here. They used to live in the middle of the cricket pitch up there, in an old hall. Sie hatten massenhaft Kinder. Jimmy, Kenny, Keith, Mary, Cecily, but never ever had a job. Haben in ihrem Leben keinen Tag gearbeitet. We'll just walk down this way. Wir suchen den Polizisten hier entlang. Well, the policeman was a mounted policeman, and in the gold rush days, there was a lot of robbing went on in gold mines and that type of thing. Während des Goldrauschs gab es hier viele Raubüberfälle. Dieser Polizist war einigen Räubern auf der Spur. Sie spannten einen Draht zwischen zwei Bäume, trieben sein Pferd an. Er wurde enthauptet. That's where he's over here, isn't it, mate? You got him, you found him. I found him. What does it say about him, mate? Oh, he's accidentally killed poor buddy. Yeah, accidentally, all right. Like he got hurt, and he died. He got hurt and died. Accidentally hurt at Farnham and died. Auf dem Grab steht, tot durch Unfall. Zufällig verwundet, zufällig gestorben. Yeah, that's him. Aber so war das damals, während des Goldrauschs. Räuber, Chinesen und die vielen anderen, die nach dem Eldorado suchten. Und wir haben es noch immer nicht gefunden. Also, Thomas, dein Urgroßvater, heiratete Eliza. Die Tochter des Sträflings, 1867, in Ofer, auf der anderen Seite des Flusses. Wie haben sie wohl die Hochzeit gefeiert? Eliza war 17 Jahre alt, Thomas 31. Er stammte aus Devon. Jahrelang suchten die Leute nach Gold, bis zur Weltwirtschaftskrise. And even when the war started, bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. They were still digging for gold in the war days in the 40s, because they didn't find any. Yeah, yeah, gold rabbits or shearing, that's all that happened. Überleben konnte man hier draußen nur mit Gold, Kaninchen oder der Schafschuh. I happened to be in the rabbit and the shearing. Inzwischen wurde das Land geebnet. The country's all been cleared and pretty well leveled. Früher war hier alles voller Löcher. Eins neben dem anderen. Wie Gräber auf einem Friedhof. The old diggers' holes on that area. You'd have a job to walk between them. Die Leute graben überall. Suchen das Gold im Fluss. Hundreds of people washing for gold in the creek that runs through the town here. Und es gab Tunnel. There's quite a lot of tunnels in those hills down there, and there's still one of them open now. Down. Einer ist noch offen. Down past the cemetery, west end. Da hinten, hinter dem Friedhof. Aber das Gestein ist hier nicht gut. It's about just like river gravel. Schotter. And that had very little gold in it. They couldn't make tucker out of it while there was digging because it was only worth 18 bob an ounce in those days. Viel Gold war nicht drin. Es brachte nur 18 Schilling die Unze. Davon konnte man nicht leben. That was back in the early depression days. Während der Weltwirtschaftskrise kommen sie scharenweise zurück, suchen nach Gold, greifen nach jedem Strohhalm. Sie kommen mit dem Fahrrad, zu Fuß, in kleinen Kutschen. And they used to come on pushboard, walking in sulkies, and that camp opposite their home. Eine Familie hatte zwei kleine Kinder. A little girl and a boy, tiny, I'd say about 4 or 5. Eines bitterkalten Morgens waren die Kinder verschwunden. And they was under the sulky, then covered them with hot sand to keep them warm, and they covered them. Sie hockten in einem Loch unter der Kutsche, bedeckt mit Säcken und Sand, um sich zu wärmen. And all you could see out was that much of the kids. Man konnte nur ihre Augen sehen. That's a part of life, isn't it? The good old days. And they were happy, though, weren't they? Most people were in the same position, so they didn't feel envious of anybody else. If you had a home, it doesn't matter how bad it was. It was a castle compared to a lot. Wenn du ein Zuhause hattest, war das deine Burg. Die Leute besaßen nichts. Keine Kleider, keine Schuhe. Nichts. Die guten alten Zeiten. It was home. It was always happy. Es war unser Zuhause und wir waren glücklich. Einige erzählen, dass sie von Brot und Schmalz gelebt haben. I can never remember, you know, a lot of people saying they had bread and fat. Wir nicht. Because we were probably on a farm and had a few chickens and our milk and things like that. We were probably quite. Wir lebten auf einer Farm. We used to have the cows and wir hatten Hühner und Kühe und Milch and then we'd make butter. Und Sahne. Und Butter. And our father used to kill the sheep that they couldn't sell. Und manchmal schlachtete unser Vater ein Schaf. So, I mean, it was very tough on me. Eins, das zu alt zum Verkaufen war. Du erinnerst dich. Einmal in der Woche habt ihr gebadet. We had a bath once a week. The rest of the time we had a wash. I had a couple of tanks, but I mean, with a family of 5 children. Es gab 2 Wassertanks. And if you had a dry season. Aber mit 5 Kindern und wenig Regen. Du erinnerst dich an die Bäckerei. Den Duft des frischen Brots. I remember going to the bakery shop and the smell of the nice fresh bread. Du erinnerst dich nicht an die Metzgerei. Don't remember much about the butcher shop. I remember going to Lee's shop. Du erinnerst dich an das Lebensmittelgeschäft. And I remember we couldn't afford to buy the flash biscuits. My mother used to buy the broken biscuits for us. Und du erinnerst dich. Because that's what we could afford to have. Deine Mutter kaufte immer Keksbruch. Weil wir uns nichts anderes leisten konnten. So muss es gewesen sein, als meine Mutter hier lebte. How long is Miss Cates teaching? Maybe she was here 3 years. I don't know. Maybe more. Aber solche Geschichten hat sie nicht erzählt. I'd be surprised. Es gab andere Geschichten. Geschichten über den Spaß, den sie hatten. Filme, Western, Musicals. Hopalong Cassidy was one of the main Western movies. Nelson Eddy and Jeanette MacDonald, June Allison, Van Johnson, all those names. Die feierliche Eröffnung der Kunstschule, der Goldgräberball. Well, the town built the School of Arts and then they had this huge opening, didn't they? Gala opening. The gold diggers. The gold diggers, and that's how small communities survived, didn't they? All that social. And the parties. Parties were nothing. That place over there was nothing for 100 people to be there for Christmas dinner. Siehst du das Haus da? Someone might take some chickens. Someone might take a couple of turkeys. Someone might take a couple of pigs. Da kamen immer 100 Gäste zum Weihnachtsessen. Jeder brachte etwas mit. ein paar Hühner oder Puten oder Schweine. Mama would be plucking chooks till midnight on Christmas Eve. Bis Mitternacht rupften wir die Hühner. I made ginger beer and be a keg of beer on, I think. Es gab selbstgebrautes Ingwerbier. People used to come from relations that come home and fast richtiges Bier. Yeah. You used to get the piano and yes. dance away. Das Klavier wurde rausgeschafft, der Teppich aufgerollt. Und erst die Tanzabende. I remember going to the hall and going to dances. Du erinnerst dich an die Tänze. Die Frauen an der einen Seite des Raumes. Women were all at one end and the men were at the other. Die Männer an der anderen. The person I loved to dance with the most was Harry Edwards. He was a really good dancer. Da war einer, mit dem hast du gerne getanzt. Und du erinnerst dich an das Buffet. And how we used to have the supper room and all the women used to sandwiches, cook the supper out in the supper room for us. Weißbrot aus der Bäckerei und Kuchen. Hat meine Mutter vielleicht beim Ball meinen Vater kennengelernt? Davon hast du nie etwas gehört. What can you hear? In Stuart Town. Jetzt schließ die Augen. Was kannst du hören? Birds and in diesem Theater der Stille. Different animals, farm animals. Vögel, Haustiere. I can hear the leaves coming down. Blätter. Wind. People talking inside. Menschen weit weg. Kookaburra. A truck. Ein Kookaburra. Ein Laster. Something started ringing. Etwas klingelt. Trecker. Ein Trecker. There it goes again. Wieder klingelt was. Trees fallen. Bäume fallen um. Now a truck going past. Noch ein Laster. Dein Atem. Do you breathing? Nein. Ich hatte nie etwas von Himmelsbäumen gehört. Himmelsbäume wachsen überall, in Hülle und Fülle, sogar auf unfruchtbarstem Boden. Sie verdrängen die einheimische Vegetation. Sie riechen unangenehm. Und in Australien werden sie zu den schädlichen Unkräutern gezählt. Vielleicht fanden meine unbekümmerten Vorfahren Richard und Thomas und John. Vielleicht fanden sie die Bäume bei den Goldminen. Immerhin haben dort alle ihr Glück versucht. I like that story about the Chinese. I know I'd never heard that. Und als sie ihre Schaufeln niederlegten, weil sie keinen Erfolg hatten, nahmen sie einige Ableger mit und pflanzten sie in die Gärten der kleinen Häuser, die sie auf ihren kleinen Stücken Land bauten. Wurden sie wirklich um die Gräber herumgepflanzt? Aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Jedenfalls gibt es auf diesem Friedhof keine Himmelsbäume. Nur Gräber. Eines neben dem anderen. Robert Steiner. And there's a West. 1991. Eins ist das Grab meiner Großeltern, deren Namen ich nicht kannte. What's that for? John und Minnie. Minnie, that was the grandmother, wasn't it? That was it. Minnie Emily. That's it there. John war 65, Minnie 49. And the father was called John. 1935. Or was he 65? 65. And she was 49. Natürlich wird dir klar, das alles hättest du schon vor vielen Jahren herausfinden können. Und mit weniger Aufwand. Eine Geburtsurkunde hätte gereicht. Andererseits haben dich solche offiziellen Informationen nie besonders interessiert. Und wenn? Wärst du vielleicht nie zurückgekommen. Heute ist niemand zu Hause auf der alten Farm. Nur der Hund. Ein Reitweg führt durch die Hügel hinunter zu einem Gatter. Zu schmal, um hindurch zu reiten. You couldn't even ride through them on a horse. You had to get off because your legs would be caught in it. There's an old post and that there, where we used to tie the horses up there, and the saddle shed was there. Du bandest immer dein Pferd an, brachtest den Sattel in den Schuppen. That was the boundary, the second fence. Dort unten endet die Farm, beim zweiten Zaun. Remember there was a big orchard? That was the boundary there. Sit down, Blue. Ein kleines Stück schlechtes Land, wo sie ein paar Schafe hielten. They had sheep here, didn't they? I had sheep, but I don't really know how they survived. I don't know. I don't either. But, you know. Du fragst dich, wie sie davon leben konnten. Wäre das Buch damals schon erschienen und hätten sie es gelesen, was unwahrscheinlich ist, dann hätten sie vielleicht nicht Woodlands, sondern zwei Zeilen von Michaud auf ihr Eingangstor geschrieben. Wie kannst du den Durst in einem Land ohne Wasser besiegen? Durch Stolz. Aber das war wohl nicht ihre Art. Auf der Veranda der alten Bäckerei steht heute, in einen Ziegel eingraviert, ein Satz von Camus. Der hätte ihnen vielleicht besser gefallen. In the depths of winter. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. I learned that there lay in me an unconquerable summer. Mitten im Winter fand ich in mir einen unbesiegbaren Sommer. CenturyLink Government Support. Hello. Yes. Can you tell me if there are any trains coming through Stuart Town Station today? Going to either way. Okay, just hang on a sec. Thanks. There is one at 3 already left. Okay, and there are no more later on. No, nothing. Die Farm, wo die Himmelsbäume wachsen. Feature von Kay Maudley. Übersetzt von Christiane Seiler. Mit Jule Böwe, Judith Engel, Martin Engler, Maria Matschke und Chris Pichler. Ton und Technik Jean Schimschak. Regieassistenz Tanja Runo. Regie Kay Maudley. Gefördert von der Société Civile des Auteurs Multimédia Paris. Produktion Deutschland Radio Kultur und Westdeutscher Rundfunk 2011.